DIMAP für den ARD-Deutschland-Trend sind die Unionsparteien mit 29% auf den niedrigsten Wert gesunken, der je für sie gemessen wurde. München. Der Wechsel von Bayern-Mittelfeldspieler Arturo Vidal zum FC Barcelona ist perfekt. Wie der Rekordmeister aus München bestätigte, haben sich die Clubs auf den Transfer verständigt. Medienberichten zufolge soll Vidal für eine Ablösesumme von 19 Millionen zum Verein des deutschen Torhüters Ter Stegen wechseln. Der 31-Jährige erhält demnach einen 3-Jahres-Vertrag und soll pro Saison 9 Millionen Euro netto verdienen. Das Wetter in Bayern. Vielerorts sonnig, örtlich Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in Teilen von Niederbayern, Mittelfranken und Schwaben. Höchstwerte 30 bis 36 Grad. In der Nacht klar, bei Tiefstwerten bis 18 Grad. Und die weiteren Aussichten bis Dienstag weiter. Bayern 2 Hörspiel. Zum 100. Geburtstag des amerikanischen Schriftstellers Joseph Hayes bringen wir nun das Hörspiel »Die Welt ist voll von Hilliards«. Hayes wurde am 2. August 1918 in Indianapolis geboren und starb 2006 in Florida. Er schrieb Romane, Theaterstücke und Drehbücher. Sein bekanntester Roman war »The Desperate Hours«, auf Deutsch »An einem Tag wie jeder andere«. Dieser Roman wurde als Theaterstück am Broadway aufgeführt und zweimal verfilmt. 1955 unter der Regie von William Wyler mit Humphrey Bogart als Gangsterboss und als Remake 1990 von Michael Cimino. Der Roman ist auch die Vorlage unseres Hörspiels aus dem Jahr 1958. Er erzählt von einer amerikanischen Durchschnittsfamilie, den Hilliards, in deren trautes Heim 3 aus dem Gefängnis ausgebrochene Schwerverbrecher eindringen. Ein Kammerspiel zwischen den Gangstern und ihren Geiseln beginnt. Vom Bayerischen Rundfunk hören Sie »Die Welt ist voll von Hilliards«, ein Hörspiel von Simon Glas nach Motiven des Romans »An einem Tag wie jeder andere« von Joseph Hayes. Es war in der Morgendämmerung eines Tages, der war wie jeder andere Tag auch. Die Dämmerung war kalt und feucht und der Nebel stieg wolkig aus den Feldern. Da tauchten sie am Waldrand auf. Sie waren zu dritt. Ihre Zuchthauskleidung verschmolz mit dem gelblichen Herbstgrün. Sie hielten nur kurz an und musterten prüfend die Straße, die flach über dem flachen Land des Mittelwestens lag. Sie spähten nach der Farm jenseits der Straße und nach der grauen Limousine, die im Hof der Farm geparkt war. Dann gab einer ein Zeichen, ein großer, schlanker Mann, und sie bewegten sich rasch über die Straße auf die Farm zu. Noch immer nichts Neues? Nein. Seit die 3 ausgebrochen sind, hat sie der Erdboden verschluckt. Sie werden schon wieder an die Oberfläche kommen. Sie brauchen doch Geld und müssen essen. Können doch nicht ewig zu Fuß gehen. Ja. Wer ist denn eigentlich der Dritte? Robbisch heißt der. Auch ein lebenslänglicher, wie die Brüder Griffin. Ein Vieh, ein Schläger, ein Mörder, Berufsverbrecher. Aha. Ja, es wurde langsam Zeit, dass Sie nach ihm fragten, Sheriff Webb. Wie meinen Sie das? Na, Sie sitzen jetzt schon 3 Stunden in meinem Büro herum und lauern auf eine Nachricht von Glenn Griffin und Hank Griffin. Sie als Sheriff des Bezirks Marion County in der schönen Stadt Indianapolis interessieren sich also nicht amtlich für 3 Ausbrecher, sondern persönlich nur für einen. Für ihren Freund Glenn Griffin. Ja, Leutnant. Ja, warum sollen sie auch? Die Brüder sind aus einem Staatsgefängnis ausgebrochen. Also ist das mein Fall. Ein Fall für die Staatspolizei. Wenn Ihnen meine Anwesenheit hier nicht passt, dann kann ich ja gehen. Guten Morgen. Nein, nein, nein, nur werden Sie mal nicht ungemütlich, Webb. Schließlich weiß ich genau... Gar nichts wissen Sie. Sie denken, ich bin hier, weil ich den Griffin damals eingefangen habe. Aber dass er meinen Alten vorher lahmgeschossen hat und dass ich ihm dafür die Kinnlade gebrochen habe. Wissen Sie das auch? Ja, das weiß ich auch. So was spricht sich ja schließlich rum. Und deswegen bilden Sie sich ein, Glenn Griffin würde nichts Eiligeres zu tun haben, als ausgerechnet nach Indianapolis zu kommen, wo ihn jeder kennt. Bloß wegen ein bisschen Rache an Ihnen. Nein, also nur hören Sie auf, ja? Nein, nicht deswegen. Obwohl er es mir angekündigt hat damals. Der Junge, der war doch eitel auf seine Fratze wie ein Mädchen. Also, Leutnant, jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Ja, und? Leute wie Griffin kriechen auf jeden Fall in das Nest zurück, das sie kennen. Deswegen wird er kommen. Na, und wo soll er sich hier noch verstecken? Wissen Sie das auch? Nein. Aha. Aber eins weiß ich. So? Solange Griffin mit dem 38er Colt rumläuft, den er dem Wächter abgenommen hat, so lange ist kein Mensch hier in Indianapolis sicher. Niemand. Im Umkreis von Meilen. Ralfie? Ralfie trinkt deine Milch aus. Milch, immer Milch. Cindy! Es ist 8.30 Uhr. Ich kenne meine Haare. Die würde lieber verhungern, als sich nicht 100-mal durch die Mähne fahren. Du musst gleich in die Schule. Komm, trink deine Milch, mein Sohn. Ich hasse Kühe. Kühe sind sehr nette Tiere, Ralfi. Ja, was ist nun, Prinzessin? Kann eine Frau nicht mal in Ruhe ihren Hüftgürtel zumachen? Na sowas. Ellie. Sag mal, ist es unbedingt nötig, dass ein gesundes, hübsches, junges Mädchen von 19 Jahren einen Hüftgürtel trägt? Sie macht doch nur Spaß, denn. Ach so. Ach, Gott sei Dank. Sie ist verliebt in Chuck Wright. Ist das nicht widerlich? Ralfi! Mein Name ist nicht Ralfi. Ich heiße Ralf. Ralf Hilliard. Alter 11 Jahre. Und jetzt muss ich gehen. Auf Wiedersehen, Vater. Na? Viel Vergnügen im Büro. Auf Wiedersehen, Mutter. Wiedersehen, Ralf! Elli, was bedeutet das nur wieder? Ralfi hat mir keinen Kuss gegeben. Das bedeutet, dass unser Sohn sich nun langsam für zu erwachsen hält, um einen Mann zu küssen. Hm. Ja, höchstwahrscheinlich. Ein Wendepunkt in deinem Leben, denn... So, meinst du? Ich finde, das alles kommt ein bisschen zu früh. Cindy und dieser Chuck Wright. Ich verstehe das überhaupt nicht. Wie kann sie einen Mann lieben, bei dem sie angestellt ist? Chuck ist doch ein anständiger Kerl. Der ist älter, als du damals warst. Weißt du noch, Dan? Ja. Aber gibt dieser junge Mann nicht ein bisschen viel an? Zum Beispiel dieser Jaguar, den er fährt. Oh, Chuck und ich finden, dass der Jaguar ein sehr bequemes kleines Wägelchen ist. So. Willst du dich jetzt zu meinem plebejischen Ford herablassen, Vater? Oder willst du den Familienwagen aus der Garage rausholen? Ah, jetzt wird sie mit mir in die Stadt rasen, als hätte sie einen Jaguar. Bis heute Abend, Ellie. Sei vorsichtig, Dan. Ach, Mama, das sagst du jeden Morgen. Was kann schon einem Mann in der Personalabteilung des ehrenwerten Warenhauses von Gebrüder Braun passieren? Aber sei du vorsichtig, Ellie. Was kann mir schon passieren? Du weißt, wie leicht du dich erkältest. Spar nicht so mit der Heizung, sag ich immer wieder. Das ist eben der Nachteil, wenn man so weit draußen wohnt wie wir. Jedes Wetter ist gleich im Wohnzimmer. Verstehe ich nicht, Glenn. Indianapolis liegt doch nordöstlich. Na und? Wenn wir vom Westen auf einer Staatsstraße in die Stadt reinkämen, dann würde uns doch gleich eine Polizeistreife erwischen. Also, wir schlagen einen großen Bogen und kommen unbehelligt irgendwann heute Nachmittag an. Klar? Und wo steckt deine Helm? Ist die mit dem Zaster überhaupt noch in Indianapolis? Eben nicht. Sie ist seit voriger Woche in Pittsburgh. Da sucht sie keine und wir können uns in aller Ruhe mit ihr in Verbindung setzen. Ach nee, der geniale Glenn Griffin. Und wie sollen wir das machen? Lass das Denken ruhig meine Sache bleiben, Robisch. Hab ich uns aus dem Kittchen rausgeholt? Ja. Haben wir die Karre hier glatt bekommen? Also, und so geht's auch weiter. Verlasst euch drauf. Aber was willst du ausgerechnet in Indianapolis? Ach, du weißt doch, dass ich da noch was zu erledigen habe. Kleine Abrechnung mit Sheriff Webb. Wir suchen uns einfach ein gemütliches Nest, ein ruhiges Haus irgendwo am Stadtrand. Ein Haus mit weichen Polstermöbeln drin. So ein Sessel wäre nicht schlecht. Ja, ein Betten, Hank, was? Richtige Betten. Aber darauf kommt's eigentlich nicht an. Wichtig ist, dass richtige Bürger drin wohnen, möglichst mit Kind. Und dass der Vater ein Spießer ist, der jeden Tag brav zur Arbeit geht. Oh, Spießer, Spießer, und was dann? Was dann? Ach, jetzt halt schon die Klappe, Robisch. Lass uns auch mal die Freiheit in Ruhe genießen. Dann warten wir einfach ab, bis Helle mit dem Geld da ist. Was Neues? Ja, nur wie man's nimmt. Meine Leute haben die Freundin von Griffin ausfindig gemacht. Was? Die Lamar? Donnerwetter! Ja, sie sitzt zurzeit in Pittsburgh. In Pittsburgh? Die hat doch damals Griffins Geld beiseite gebracht. Oh, kaum. Da nehme ich Gift drauf. Mit Gift wird Ihnen nicht geholfen sein, Sheriff. Gehen Sie nach Hause. Oder gehen Sie wenigstens was essen. Was sollen die Griffins in Indianapolis, wenn die Lamar mit dem Geld woanders ist? Die Lamar kommt mit dem Geld hierher. Ach, das glauben Sie? Sie werden schon sehen. Webb, jetzt ist schon Nachmittag. Die Griffins sind mehr als 12 Stunden in Freiheit. Und man hat noch keinen Zipfel von ihnen gesehen, hier in Indianapolis. Aber in Pittsburgh auch nicht. Nein, auch nicht. Ach. Aber nun sagen Sie mal ehrlich, Sie wünschen doch einfach, dass Griffin hier auftaucht, weil Sie ihn vor Ihre Kanone kriegen wollen. Ja, ich gebe zu, ich laure hauptsächlich auf Glenn Griffin. Na also. Sein Bruder Hank und dieser Robisch sind mir nicht so wichtig, weil Glenn Griffin die Bestie von den dreien ist, der Gefährlichste. Darum. Ach, nur darum. Und wenn die Bestie nun doch anderswo auftaucht, und wenn man sie fängt, wären Sie dann auch zufrieden? Ich sage Ihnen, Leutnant, der wird hierher kommen. Nirgendwo anders hin. Hierher. Indianapolis ist groß, Sheriff. Zu groß, als dass Sie es ganz allein übersehen können. Wir unterbrechen unser Programm für eine weitere Durchsage der Bundespolizei. Noch immer sind die drei Gewaltverbrecher, die heute Nacht aus dem Staatsgefängnis ausgebrochen sind, nicht gefasst worden. Wir wiederholen ihre Personalbeschreibung. Glenn Griffin, Größe 1,80 Meter, Alter... Schrecklich, diese Nachrichten. 2 Büchsen Bohnen... 5 Steaks, 1 Kasten Cola, Cornflakes. Ach, wer kann denn das schon wieder sein? Ja, ja, doch. Ja, ich komme ja schon. Entschuldigen Sie bitte, Lady, wenn ich Sie störe, aber ich glaube, ich habe mich verfahren. Können Sie mir vielleicht sagen, wie ich hier zu Ballards Milchgeschäft komme? Es muss hier irgendwo in der Nähe sein. Ballard? Aber ich weiß nicht. Den Namen habe ich schon mal gehört, aber hier in der Nähe sind überhaupt keine Geschäfte. Ach. Alles okay, Jan. Was ist denn das? Ja, wo kommen Sie denn her? Hände hoch. Verhalten Sie sich ruhig, Lady. Das hier ist eine Pistole. Also, seien Sie ruhig. Ja. Wenn Sie schreien, wird der Junge, dem das Fahrrad da draußen gehört, Sie in einer Blutlache finden, wenn er nach Hause kommt. Hank! Hank, bist du da? Ja, Glenn. Draußen ist alles in Ordnung. Der Wagen in der Garage ist ein Buick, fast neu. Okay. Robisch, schau mal durchs Haus. Ja, kann ich machen. So, und wir gehen ins Wohnzimmer. Kommen Sie, Lady. Ja. Setzen Sie sich. Ja. Wo sind die Schlüssel von dem Wagen in der Garage? Schlüssel? Ja. Auf dem Eisschrank, glaube ich. Na, sehen Sie, Lady. Jetzt fangen Sie an, vernünftig zu werden. Es ist niemand im Haus außer der Mrs. Okay, Robisch. Hank. Ja. Du fährst unsere Karre in die Garage und den Buick heraus. Okay, Glenn. So, und die Lady wird so freundlich sein, uns was zum Essen zu machen, ja? Aber vorher müssen wir noch telefonieren. Wir? Ja, wir. Ich... Was wollen Sie denn von mir? Damit Sie klar sehen, Mrs. Hilliard. Wir spielen hier ums Ganze. Sie werden beim Telefonieren keine Zicken machen und auch sonst nichts. Wir wollen niemand was antun und schon gar nicht Ihrem kleinen Jungen. Aber wenn Sie nicht spuren, dann allerdings... Bitte nicht! Also, was ist? Was soll ich denn für Sie tun? Kluge Frau. Hoffentlich ist die ganze Familie so vernünftig, so klug wie Sie. Zunächst mal nehmen Sie jetzt da den Hörer ab, ja? Und verlangen Pittsburgh 76531, verstanden? Pittsburgh 76531. Und dort verlangen Sie Mrs. James. James. Mrs. James. Mrs. James. 7, 6, 5... Na, Sheriff, eine ganze Armee ist auf den Beinen. Und was findet sie? Nichts. Ja. Und ich muss mir ihr dämliches Gesicht noch ansehen. Nicht mehr lange, Leutnant. So oder so? Ja, Sie sind ja immer noch mächtig selbstsicher, Webb. Ja, warum nicht? Leutnant Carson. Nein. Was? Ja, natürlich. Na, genau wie wir besprochen haben. Ja, ist gut, ist gut. Aber auf keinen Fall aufhalten. Und melden Sie sich bald wieder. Na, alle Achtung, Webb. Ja, Sie hatten recht. Das Lamar-Mädchen ist tatsächlich von Pittsburgh in Richtung Indianapolis abgebraust. Vorher hat sie mit jemandem telefoniert. Und jetzt fährt sie mit ihrem rotbraunen Cabriolet auf der Straße 40 Richtung Indianapolis. Hoffentlich hält sie keiner auf. Ach, dafür haben wir gesorgt. In jeder Stadt wird sie beobachtet. Aber keiner geht an sie ran. Und wenn sie dann kurz vor Indianapolis ist... Ja, wenn sie hierher kommt... Was denn? Na, ausgerechnet jetzt sehen Sie schwarz. Ach, das kann doch gar nicht schief gehen. Die führt uns zu den Kerlen. Meinen Sie? Na ja, wir müssen bloß in Ruhe abwarten. Was sagst du jetzt? Schöne Wohnung. Ja, jetzt müssen wir nur noch auf Helen warten. Heute Nacht kann sie da sein. Und morgen, wenn ich Flick bezahlt habe, damit er meine kleine Rechnung mit Webb erledigt. Morgen sind wir über alle Berge. Ja, Junge, wir haben's geschafft, was? Du hast es geschafft, Glenn. Jetzt können Sie uns nichts mehr anhaben, uns beiden, was, Henk? Mensch, so eine Wohnung. Schön ist es hier. Und so friedlich. Friedlich? Ah, das ist doch alles Lüge, Junge. Nach 2 Tagen steht dir das bis hier oben. Der Spießergestank. Alles was für den Moment. Ja, die Polstermöbel. Zerfließt dir am Hintern. Ne? Und das Essen, du hast schon recht, aber... Warum soll man das so schnell überkriegen? Quatsch. Mach dir's erstmal bequem. Wirst du schon noch merken. Was, Lady? Ich hab doch recht, ne? Muss ich mich auch mit Ihnen unterhalten, wenn Sie es wünschen? Wie? Nee, müssen Sie nicht. Glenn Griffin braucht Sie höchstens zum Arbeiten und zum Parieren. Lass das doch, Glenn. Ja, kümmere du dich um deinen Kram, ja? Schnauze, ihr beiden. Schwarzer Ford ist gerade eingebogen. Ist ein Mann drin und ein Mädchen. Das Mädchen kommt auf die Haustür zu. Hinsetzen, Lady. Der Mann glotzt auf seine Karre vor der Garage. Sie wissen, was Sie zu tun haben. Lady, hinsetzen, Schnauze halten. Papa, Mama! Was ist denn hier los, Mama? Das siehst du doch, Rotkopf, was hier los ist. Wir haben deine alte Dame vor der Kanone, ne? Ja, komm rein. Wär's bald. Ja, ich komm ja schon. Seit wann sind diese Tiere hier, Mama? Hä? Du nimm dir die Nacht, Rotkopf. Glenn? Glenn? Glenn, der Mann fummelt an der Garagentür. Soll ich ihn mir langen? Nee, warte noch. Jetzt kommt er auf die Tür zu. Alles hält die Klappe, verstanden? Achtung. Hände hoch. Los, komm rein, Eliad. Das Ding hier ist geladen. Robby, ich mach die Tür zu. Ja, ist gut. Was machen Sie hier? Was wollen Sie hier? Komm. Ja. So ist brav. Eine Kanone hast du wohl nicht bei dir, was? Na, schön. Dann nimm mal die Pfoten jetzt wieder runter. Sie sind Glenn Griffin. Tun Sie das Ding da weg, Griffin. Denn woher weißt du, wer... Ich habe sein Bild in der Zeitung gesehen, Ellie. Sie könnten ja gar nicht schießen hier. In einer Minute hätten Sie die Leute aus dem Nachbarhaus auf dem Hals. Sie sind wohl ein bisschen dämlich, Mister, ja? Nein, der ist nicht dämlich, Robisch. Das ist ein ganz schlauer Junge, glaube mir. Einer von denen, die sich überlegen fühlen. Was wollen Sie hier? Ich möchte, dass hier keinem was passiert. Und was willst du, Papi? Ich? Ja? Ich muss wohl dasselbe wollen. Okay, Papi. So, jetzt hört mal alle gut zu, ja? Vielleicht kommt der eine oder andere von euch auf den Gedanken, seinen Mut zu beweisen. Irgendwann, bei irgendeiner Gelegenheit. Mag sein, dass er dabei Erfolg hat, braucht nicht mal verletzt zu werden, aber damit ist noch nicht klar, was dann den anderen hier passiert. Zum Beispiel der alten Dame hier. Lassen Sie das! Oder hier, dem Rotkopf. Oder dem Jungen, dem das Fahrrad da draußen gehört. Griffin! Wenn Sie es wagen sollten, einem von uns was zu tun... Was denn? Wer sagt denn, dass hier was passiert? Wenn ihr pariert, geht alles in Ordnung. Wir haben uns was Geld hierher bestellt. Wenn das ankommt, hauen wir ab. Aber bis dahin geht hier in diesem Haus alles seinen normalen Gang, kapiert? Und wann wird das Geld kommen? Wenn alles glatt geht, bis Mitternacht. Und wenn ich Ihnen das Geld jetzt gleich gebe? Ach, Quatsch, Papi. Dein Haus ist gut, aber dein Scheckbuch ist faul. Ich könnte es mir zusammenborgen. Na, hör mal zu, Glenn, das klingt gar nicht so ohne. Ach. Eine andere Puppe kannst du dir ja immer anlachen, nicht? Quatsch, wir bleiben hier. Das ist doch Blödsinn. Du bist die Piepen doch bloß, um den Polizisten umzulegen. Was geht's mich an, wer dir die Kinnlade kaputtgeschlagen hat? Halt die Schnauze, ja? Hier befehle ich und ich sage, wir bleiben hier. Warte, das werden wir ja sehen. Glenn, Glenn, es kommt ein kleiner Junge auf das Haus zu. Das ist unser Ralfi. Gräfin, lassen Sie mich ihm erklären. Gar nicht, lass ich dich erklären. Untersteh dich mir, in die Quere zu kommen. Kannst du zusehen, wie ich deinem Jungen das Gesicht zurichte? Muss dich jetzt langsam dran gewöhnen, mir zu gehorchen. Hallo, Vater. Hallo, Ralfi. Wer sind denn die Onkels da? Die sehen ja aus wie... Ralfi, hab keine Angst. Schnauze, hab ich, pass auf. Ich hab den Bengel ja schon fest. Au, lassen Sie doch los. Du willst wohl wegrennen, du dämliches Arsch. Au, lassen Sie los. Hände weg von dem Jungen, Mensch. Komm her, du Hände weg, sage ich. Hund, komm her. Los, lassen Sie. Schau dir die Schnauze, komm. Ich schlag mir den Schädel ein. Vorsicht. Ja. Weg von euch, ich weg da, Papi. Weg oder ich schlage zu. So macht man das. Da liegst du jetzt mit deinem Heldentum. Und du haust ab, Robisch. Lässt den Jungen zufrieden. Ja, los, Papi, steh auf. Und hau ab, Robisch. Kannst du nicht hören? Denkst du, ich werde dieses Mal... Jetzt mach, dass du rauskommst. Ja, na ja, auch gut. Auch gut. Ich hab Hunger. Schön, die Lady wird so freundlich sein, uns was zum Essen zu kochen. Lassen Sie sich vom Rotkopf helfen. Ist noch Rattengift im Haus? Still, Kind. Robisch. Hm. Los, geh mit in die Küche und pass auf. Darf ich bitten, Ladies? Ja. Na los, kommen Sie jetzt raus für euch. Ich hab Hunger, ich will was zu essen. Raus, komm! Herd, hast du einen Revolver im Haus? Nein. Oh, lassen Sie das! Na, Papi, wo ist denn der Revolver? Sie haben gehört, was der Junge gesagt hat. Dann möchtest du, dass Robisch ihn findet? Der kann's gar nicht abwarten, einen Revolver in der Hand zu haben. Mein Revolver ist oben. Wo oben? Im Schlafzimmer, im Nachttisch. Vater! Hank, hol ihn. Okay, gleich, ich geh rauf. Griffin, hören Sie. Halt die Schnauze, jetzt rede ich, Papi, verstanden? Und wenn du noch einmal wagst, deinen Bizeps in Bewegung zu setzen, du will, lass ich dich von Robisch fertig machen. Vielleicht, Griffin. Aber merken Sie sich eins. Was soll ich mir merken? Wir tun alles, was Sie wollen. Aber wenn einer von Ihnen noch einmal einen von uns anrührt... Ich reagiere nicht auf Drohungen. Wenn Sie das für eine Drohung halten, dann sind Sie nicht so klug, wie ich dachte. Für jemand, der so viel zu verlieren hat, bist du reichlich arrogant. Ich bin nicht arrogant, Griffin. Ich sage nur, dass wir Ihnen helfen werden, solange Sie Ihre Leute in Schach halten. Ich glaube, Griffin, wir verstehen uns. Sie sind eine Marke, Iliad. Kompliment, Webb. Also die Lamar fährt tatsächlich immer noch unbeirrt auf Indianapolis zu. Vielleicht schnappen wir die drei heute Nacht noch. Vielleicht. Wer weiß. Aber es passt Ihnen denn jetzt schon wieder nicht, was? Leutnant, Sie unterschätzen Glenn Griffin. Ich sage Ihnen, es geht auf keinen Fall ganz glatt. Auch wenn es jetzt so aussieht. Na, Sie machen mir Spaß, Webb. Na, warum soll es denn nicht glatt gehen, hä? Sind nicht die Kerle wie vom Erdboden verschluckt? Ja. Und dafür weiß ich eine Erklärung. Na? Die drei sind in einem Privathaus untergekrochen und haben anständige Leute unter Druck gesetzt. Ja, ist möglich. Stellen Sie sich das mal vor, Leutnant. Die Verbrecher sitzen in Ihrem Haus. In meinem Haus? Ja, und wenn Sie sich wehren, dann bringt Griffin einfach Ihre Frau um. Oder Ihr Kind. Mein Kind? Ja. Ach, Webb, Sie übertreiben, wie immer. Nein, stellen Sie sich doch mal vor. Ach, ich denke nicht daran. Hören Sie jetzt auf, ja? Na, Papi Hirt, du kannst dich wirklich nicht beklagen. Ist er heute Abend hier wie alle eure dämlichen Abende, oder nicht? Trautes amerikanisches Familienglück. Eltern, Tochter, Söhnchen vorm Kamin. Prima Gruppenbild, wenn man das so von draußen sieht. Keine Antwort. Auch gut. Ihr sitzt doch jeden Abend so hier, oder nicht? Bei euch passiert doch nie was. Immer dieselbe Soße. Und am nächsten Morgen wieder brav ins Büro. Das passt Ihnen wohl nicht. Halt die Klappe, Rotkopf. Na, lass doch, Glenn. Ach, was ist das für ein beschissenes Haus. Nichts zu saufen, kein Tropfen Whisky. Was schon? Das ist doch gar nicht möglich, oder doch? Los, du hebst ab, Rotkopf, aber erst, wenn ich es dir sage. Henk, ja? Geh nach oben an den Apparat im Schlafzimmer und hör mit. Okay, Glenn. Hör zu. Wenn ein Mr. James verlangt wird, gibst du mir den Hörer, kapiert? Und mach keine Dummheiten, Rotkopf, du weißt ja Bescheid. Fertig, Glenn. Also los, Rotkopf, abheben. Hallo? Hallo, Cindy. Ich bin ganz in der Nähe. Ich komm gleich mal rüber. Nein, Chuck, heute bitte nicht. Was ist denn los, Cindy? Deine Stimme klingt so anders. Nichts ist los, Chuck. Gar nichts. Hab ich dir vielleicht Kummer gemacht? Es ist wirklich nichts, nur ich möchte eben heute zu Hause bleiben. Ich glaube, du brauchst einen Arzt, mein Kind. Vielleicht tut es auch ein simpler Rechtsanwalt wie ich. Ich verordne Tanzen, das Beste gegen Melancholie. In 10 Minuten also. Es tut mir leid. Wer war das? Clark Gable. Blöde Ziege. Henk, wer war das? Jemand, der Chuck heißt. Er kommt hierher in 10 Minuten. Er will mit dir tanzen gehen. Okay. Wenn er draußen ankommt, läufst du gleich hinaus, Rotkopf. Verstanden? Kannst ihm ruhig alles erzählen, kannst auch die Polizei rufen, aber vergiss nicht, wenn wir von hier weggehen, können wir jederzeit die alte Dame mitnehmen und deinen Bruder dazu, um ganz sicher zu gehen. So, Papi, du bringst jetzt den Jungen ins Bett. Na, Henk, keine Lust, mit Rotkopf tanzen zu gehen? Solltest Henk mal tanzen sehen. Die Mädchen sind wie verrückt nach ihm, was, Henk? Ach, lass mich doch aus dem Spiel. Was ist denn mit dir los? Eifersüchtig auf den anderen Herrn? Also los, Papi, bring den Jungen jetzt rauf. Alfie, sag Mutter gute Nacht. Gute Nacht, Mann. Nacht, mein Schatz. Und Ihnen, Mister, möchte ich auch noch was sagen. Was Sie hier machen, ist ganz dreckig. Scheißkerl. Mein Herr, ich verachte Sie. Der wird sich eines Tages auch noch den Schädel einrennen. Doch wie ein Erwachsener behandelt werden. Hör mal zu. Die beiden Revolver, die die haben, sind geladen. Und wenn du zur Polizei gehst, weißt du, was dann geschieht? Dann werden sie deine Mutter und deine Schwester erschießen. Und du wärst schuld daran. Aber was willst du denn machen? Warten, bis sie Mutter mitnehmen? Das werden sie nicht tun. Ich werde das nie zulassen, glaub mir. Natürlich, Vater. Klar. Hier! Hier! Versprichst du mir also, keine Dummheiten zu machen? Ja, Vater. Hier, jetzt mal! Gib mir mal deine Uhr, Papi. Ich muss jetzt auf die Zeit aufpassen. Der Buick hat kein Benzin mehr, du fährst jetzt auftanken. Bist du verrückt, Glenn? Wenn er draußen was anstellt, dann weiß er, was hier passiert. Er weiß das genauso gut wie der Rotkopf. Er kommt wieder, was, Papi? Dann soll er wenigstens Whisky mitbringen. Nein, keinen Whisky. Diesmal hat der Papi recht. So, du lässt dir von dem Affen befehlen. Niemand hat mir zu befehlen, niemand! Los, Papi, besorge die Hausmarke. Es kommt jetzt auf jede Minute an, also beeil dich. Jede Minute, bis Helen kommt. Ach, schön, dass Sie wieder da sind, Webb. Ja? Hoffentlich haben Sie was Ordentliches gegessen. Sie werden es brauchen. Was ist denn los? Halten Sie sich fest. Die Lamar ist entwischt. Nein. Ja. Sie ist zu schnell gefahren. Ein Streifenwagen der Verkehrspolizei hinterher. Aber sie ist trotzdem entwischt. Ihren Wagen haben Sie später gefunden. Diese Idioten von der Verkehrspolizei. Tja, es ist Pech. Pech, Webb. Aber sowas kommt vor. Und was machen wir jetzt? Ach, nichts können wir machen. Noch ein paar Streifenwagen mehr durch die Stadt schicken. Und im Übrigen warten, warten, warten. Bis was passiert. Wie verhext. Die Stadt ist voll von unseren Leuten. Patrouillen an jeder Straßenecke. Und bis jetzt? Nicht die geringste Spur. Nicht die geringste Spur. Ach, sonst fällt Ihnen auch gar nichts ein. Sie... Also schön, wir gehen nicht tanzen. Hör mal, Cindy, du sitzt da und sagst keinen Ton. Siehst du was los? Ich bin ja bloß ein armer Rechtsverdreher, aber immerhin der Mann, der dich liebt, das ist doch kein totaler Trottel, oder? Bitte entschuldige, Chuck. Bitte. Ich möchte doch bloß wissen, was bei dir nicht stimmt. Ich möchte dir helfen zum Donnerwetter. Wenn du mir nur sagen würdest... Bitte, Chuck, hör doch auf. Cindy, bitte wein nicht. Ich bin doch bei dir. Sag mal, ist das wegen deiner Eltern? Sie mögen mich nicht, was? Ach, Unsinn. Glaub mir bitte. Ich kann's dir nicht sagen. Wenn ich dir jetzt sagen würde, was los ist, dann... Ja? Ach, Chuck. Aber Kind. Es kommt schon alles in Ordnung. Was ist denn, Cindy? Ist jemand krank bei euch? Oder haben die Browns deinen Vater rausgeworfen? Ich sag's dir morgen. Bestimmt. Warum nicht jetzt? Es geht nicht. Du hast ja Angst, Cindy. Ja, wenn du kein Vertrauen zu mir hast. Es ist ein Geheimnis, Chuck, und ich darf niemanden in Gefahr bringen. Was? Gefahr? Ja, gibt's denn jetzt Mörder bei euch am Kessler Boulevard? Cindy. Ich möchte bloß wissen, was dich so durcheinander bringen kann. Lass mich doch bitte, bitte. Na schön, dann nicht. Chuck. Tja? Chuck, hast du einen Revolver? Was brauchst du denn einen Revolver? Was ist los? Nichts, gar nichts. Mir ist bloß heute nicht gut und ich rede Quatsch. Bitte fahr mich jetzt nach Haus, schnell. Kann ich was tun für dich? Jetzt halt schon den Mund. Also gut, wie du willst. Der Alte kommt zurück, ohne das Maul aufzumachen. Verlass dich drauf. Und das Mädel auch. Ich kenne dieses solide Volk. Dem wäre sein dämliches, langweiliges Leben ohne sie doch kaum was wert. Was, Mrs. Hilliard? Finden Sie das komisch, Mr. Griffin? Ja, sehr komisch. Aber ich wäre dumm, wenn ich es anders haben wollte. Liebe ist die sicherste Masche. Kannst du dir übrigens merken, Hank. Vielen Dank. Der Kleine hat noch eine rosarote Ansicht von der Liebe. Halt doch du dein dreckiges Maul. Werd ja nicht frech, Mensch. Ach, wenn der Kerl bloß mit dem Whisky käme. Gehen Sie zu Bett, Mrs. Hilliard. Sie sind doch bestimmt müde. Sag mal, seit wann kommandierst du denn hier? Ja, was soll sie denn hier noch herumsitzen? Na schön. Hauen Sie ab, Lady. Ich danke Ihnen, Mr. Griffin, dass ich abhauen darf. Wir müssen möglichst bald verschwinden, Glenn. Wir hauen doch gleich ab, wenn das Geld kommt, ja? Jetzt kriegst du bloß nicht auch noch Nerven vor lauter Rührung. Mir langt schon, mein Robby spibbert wie eine Jungfrau. Na, endlich, Papi. Was? Nur eine Flasche? Ach, gib her. Von mehr war nicht die Rede. Hilliard, nehmen Sie die Hände hoch. Ich glaub's ja nicht, aber wenn Sie mir hier doch eine Kanone einschleppen, sicher ist sicher. Ich hätte Sie für klüger gehalten. Mensch, 9 Jahre habe ich auf den Stoff warten müssen. Los, Papi, ich gehe jetzt rauf ins Bett. Wir haben noch eine lange Nacht vor uns. Ich denke, das Geld kommt gleich. Ja, nur nicht so ungeduldig. Wenn's da ist, wecken wir euch schon. Los, geh jetzt schlafen. Griffin, Sie haben mir doch versprochen, bis mindestens Mitternacht mein Haus zu verlassen. Mach ich auch. Ich halte, was möglich ist. Aber jetzt geh nach oben. Wenn Rotkopf zurückkommt, dann schicken wir dir auch auf. Zu liebenswürdig, Griffin. Wirklich, zu liebenswürdig. Ja, yeah. Kleiner. Willst du noch den Rest kippen? Danke, kein Bedarf. Wenn du noch länger in dieser Bude bleibst, wirst du noch fromm werden. Hast schon ganz verträumte Augen. Du bist ja besoffen. Besoffen. Dazu braucht's mehr als eine Pulle Whisky. Ach, sieh mal an, da ist ja die Süße. Na, war's schön mit dem Herrn, hä? Halt doch dein Maul! Sie braucht deinen Dreck nicht auch noch zu schlucken. Lassen Sie mich gefälligst durch. Mal langsam, Püppchen. Erst mal die Ärmchen hochnehmen, hä? Ach, bitte. Dass der liebe Robbisch das Püppchen auf Kanonen untersuchen kann. Ach, bitte, Robbisch, ich sag dir, lass die Pfoten. Ja, man wird doch wohl noch... Schließlich muss jeder untersucht werden. Das verlangt die Gerechtigkeit. Was ist denn hier los? Lassen Sie meine Tochter in Frieden! Robbisch! Was denn? Die Puppe wird bloß untersucht. Bitte, Mr. Griffin. Hände hoch, Robbisch. Und weg von dem Mädchen. Los! Ach nee. Der Herr hat jetzt auch eine Kanone. Bloß der arme Robbisch ist wehrlos. Hau ab, gottverdammter Säufer. Ihr seid also alle gegen mich hier. Ihr Schweine! Halt's Maul und hau jetzt hier ab. Ich werd's euch schon zeigen! Sie können jetzt hinaufgehen, Miss Hilliard. Vielen Dank, Hank. Ja, vielen Dank. Verdammt nochmal! Robbisch ist abgehauen! Pass hier auf, Hank! Ich hole zurück und lass die beiden nicht aus den Augen! Fall in Ohnmacht, Cindy. Ja, Vater. Oh. Mein Gott! Sie ist in Ohnmacht gefallen. Wir müssen ihr helfen, sie aufheben. Fassen Sie mit an, Hank. Ja, tut mir leid, aber ich kann doch jetzt nicht... Legen Sie doch den Revolver weg. Für mich allein ist sie zu schwer. Fassen Sie zu. Oh Gott, wir können sie doch hier nicht so liegen lassen. Na gut, sie sieht ja auch schrecklich blass aus. So, na, wie ist das, Hank? Oh, verdammt noch mal. Wenn ich noch weiter an ihrem Arm drehe, bricht er. Ich kann sie niederknallen, wie ein Hund, Mann. Aber jetzt nicht mehr. Cindy, heb die Pistole auf. Ja, hier, Vater. Sperr die Hintertür ab. Sofort, Vater. So, Henk. Und jetzt schön die Hände hoch. Ganz hoch. Auch wenn der Arm noch so weh tut. Jetzt ist es vorbei mit dem Spuk. Oh, seien Sie nicht so sicher. Ich bin sicher, mein Junge. Ellie! Ellie! Ja, denn? Ich rufe die Polizei an. Ralfi soll oben in seinem Zimmer bleiben. Ralfi! Ralfi! Ellie, es ist vorbei! Die Kerle sind aus dem Haus! Ich rufe jetzt die Polizei an. Denn? Denn? Um Himmels Willen, denn? Nicht telefonieren! Ralfi ist nicht mehr im Haus! Allmächtiger Gott. Hier! Hier! Machen Sie auf! Wir haben Ihren Jungen hier! Mein Gott, was soll ich machen? Seien Sie vernünftig, Mr. Hilliard. Glenn macht keinen Spaß. Geben Sie mir den Revolver wieder. Hilliard! Hören Sie mal gut zu! Au! Lass ihn auf! Mach ihn! Au! Au! Mach ihn! Da! Nehmen Sie den Revolver, Henk! Los, kommen Sie zur Hintertür und sperren Sie auf! So, hier! Hier ist dein Heldensöhnchen, Hilliard. Und Robbisch habe ich auch. Hab ihn für eine Weile auf Eis gelegt. Los, Henk, schaff die Kröte und den Rotkopf nach oben. Ja, los, komm. Jetzt bist du da, Dan Hilliard. Damit du deine Heldentaten ein für alle Mal verlernst. Du verdammtes Schwein, du! Spießersau, du! Bleiben Sie immer noch dabei, Mr. Chagrin, dass Sie die halbe Nacht aus Liebeskummer im Vorort Marion County rumgefahren sind? Genau das, Leutnant. Aus Liebeskummer? Jetzt darf ich hoffentlich gehen. Mr. Wright, wenn Sie uns nicht endlich eine vernünftige Auskunft geben, kann ich Sie nicht nur den Rest der Nacht hier behalten, sondern noch wesentlich länger. Erzählen Sie das, wem Sie wollen, Leutnant. Ich bin Rechtsanwalt. Ich kenne die Verfassung mindestens ebenso gut wie Sie. Was wollen Sie überhaupt von mir? Haben Sie wirklich keine Ahnung? Nein. Na, dann passen Sie mal auf. Gestern Nacht sind 3 Totschläger aus dem Staatsgefängnis ausgebrochen. Das wissen Sie ja wohl. Oder lesen Sie keine Zeitung? Doch, aber was hat das mit mir zu tun? Wir nehmen an, dass die 30 hier in Indianapolis irgendwo eingenistet haben. Vielleicht in einem Privathaus. Das kann doch nicht der Ernst sein. Die einzige Möglichkeit. Sonst hätten wir die Kerle schon. Und Sie als Rechtsanwalt, Mr. Wright, machen so merkwürdige Spazierfahrten. Na und? Na, Mr. Wright, wenn Sie etwas wissen... Ich weiß nichts. Überhaupt nichts. Gut. Jede Kleinigkeit kann uns helfen, Mr. Wright. Wollen Sie denn, dass friedliche Bürger in Gefahr kommen? Nehmen wir an, Sie haben recht. Dann wären doch die Leute in diesem Privathaus in Lebensgefahr. Klar. Und deswegen müssen wir sie finden. Wenn Sie sie aber finden, wäre die Gefahr ja noch viel größer. Die Kerle sind doch verzweifelt und zu allem fähig. Ja, das müssen Sie uns schon überlassen. Wir tun, was wir können. Also, Mr. Wright, kennen Sie solche Leute? Wir sprachen doch von einem angenommenen Fall. Ich weiß nichts. Wie heißt das Mädchen? Welches Mädchen? Das Mädchen, wegen dem Sie spazieren gefahren sind. Ach so. Ja, na ja, das Mädchen. Wie ist Ihr Name? Ihr Name? Ja. Constance Arden heißt sie. Adresse? Kessler Boulevard. Nein, Verzeihung. Moon Street 23 wohnt sie. Sie ist erst neu zugezogen. So, na schön, Mr. Wright. Sie können jetzt nach Hause fahren. Aber direkt nach Hause, verstanden? Und wenn Ihnen noch etwas einfällt, Wir sind immer da. Natürlich, Leutnant. Also, gute Nacht. Ich könnte schwören, der weiß was. Überall rennt man gegen Wände. Telefonkontrolle, Ergebnis, null. Auf den Straßen, der tapfere Rechtsanwalt. Und sonst nichts, nichts, nichts. Und die Nacht ist bald vorüber. Kontrollieren Sie mal die Adresse, die der Herr Rechtsanwalt Wright angegeben hat. Wird gemacht. Bist du wach? Lee. Tut es noch sehr weh? Rühre dich nicht. Sprich nicht. Es ist schon fast morgen, Dan. Was ist mit Ralphie? Der schläft. Und die Kerle? Die sind noch hier. Cindy ist mit Ralphie hier oben in ihrem Zimmer. Die Männer sind unten. Denn ich habe die ganze Nacht gegrübelt. Du hast etwas Dummes und Schreckliches und Herrliches getan. Und ich liebe dich. Ach Quatsch, ich wollte es dir ja eigentlich gar nicht sagen. Aber bitte, Denn, das darfst du nie wieder versuchen. Du könntest jetzt schon tot sein. Die hätten dich getötet, wenn sie dich nicht noch brauchten. Du kannst uns nicht retten, wenn du stirbst. Ellie. Das musst du verstehen, Dan. Bitte. Du musst. Wenn du sowas nochmal machst, dann wird was Schreckliches passieren. Kein Mensch weiß auf der ganzen Welt, was hier vorgeht. Wir sind ganz allein. Ja. Ich flehe dich an, Dan. Versprich mir es. Tu es nicht wieder. Ja, Ellie, ich verspreche dir's. Wir wollen nicht, dass du tapfer bist. Wir wollen, dass du bei uns bleibst. Und dass du am Leben bleibst. Ja. Ja. Tut die Wunde am Kopf noch sehr weh? Es geht. Ist die Frau mit dem Geld gekommen? Nein, sie hat angerufen. Irgendwann nach Mitternacht. Sie kommt nicht. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Sie kommt nicht, aber die Männer bleiben. Ja, jetzt versuch wieder zu schlafen. Du brauchst deine Ruhe. Bitte, Dan. Ja, Ellie. Endlich ausgepennt, Hank. Oh. Will aber auch Zeit. Und du, Robisch? Hey! Lass mich schlafen. Ja, der wacht aus seinem Tran überhaupt nicht mehr auf. Wenn ihr mich nicht hättet. Ja, Glenn, wissen wir ja. Ich stell mal das Radio an. Hey, lass das jetzt bleiben, ja? Hast du noch eine Zigarette? Hier. Glenn, wann können wir denn endlich hier weg? Ach nee, ich denke, dir gefällt's ja so prima. Und wenn, wäre das schlimm. Auf jeden Fall möchte ich möglichst schnell hier raus. Kannst du haben. Helen schickt das Geld ins Büro zu Hilliard. Papi wird es in kleine Scheine wechseln und 2000 davon wird Rotkopf dann zu Flick bringen. Flick erledigt Web und dann hauen wir hier ab. Wir müssen gleich abhauen. Wenn wir jetzt nicht hier rauskommen, kommen wir nie raus. Also nimm dich ein bisschen zusammen, Kleiner, ja? Ich verstehe mein Geschäft, verlass dich drauf. Ach nee, Glenn. Ein verdammter Trottel bist du. Dein Bruder hat ganz recht. Und was du mit mir gemacht hast, das werde ich jederzeit nochmal machen, wenn du nicht parierst, verstanden? Oh, das nächste Mal, da wachst du nicht so gemütlich auf wie jetzt. Ich sag dir bloß eins, Glenn Griffin. Wenn nochmal die geringste Kleinigkeit passiert, wie gestern Abend, dann lernst du Robbisch erst mal kennen. Und dann wirst du dich sehr wundern. Mir kommt's nicht auf deinen Sheriff an und nicht auf diese Drecksbande hier mit deinem süßen Bruder. Schluss jetzt! Zu glauben, wie viele Menschen nach Mitternacht mit Indianapolis telefonieren. Sagen Sie mal, wie kommen Sie eigentlich darauf, dass die Lamar mit Griffin telefoniert haben muss? Das sagt mir mein Verstand. Ihr Verstand? Na ja, irgendwie muss das Geld doch hierher kommen. Wir haben noch immer nicht den geringsten Beweis, dass die Griffins überhaupt hier sind. Doch, diesen Rechtsanwalt, der weiß was. Der? Ja. Warum hätte er uns sonst diese falsche Adresse gegeben? Ja, das stimmt. Und dann vergessen Sie nicht, dass Griffin mich töten will. Und ich bin hier. Ach so. Ja, das hatte ich vergessen. Griffin sieht sich selber wie den Hauptdarsteller in einem Hollywood-Film. Und ich bin sicher, wo immer er an diesem Morgen ist, er spielt ganz großes Theater. Also, Papi, hast du alles begriffen mit dem Geld? Griffin, ich gehe nicht ins Büro. Ich kann meine Frau mit diesem besoffenen Kerl nicht allein lassen. Ich glaube nicht, dass du das zu bestimmen hast. Ich glaube doch. Je länger sie bleiben, umso größer wird ihr Risiko. Ich kann sie zwingen, auf mich zu schießen. Alles hat seine Grenzen, Griffin. Denk daran, was du mir versprochen hast, denn... Deine Frau, die kann oben bleiben. Ich gebe dir mein Wort, ich werde Robbisch so lange hier unten halten. Darauf kann ich mich leider nicht verlassen. Ich habe gesagt, dass ich dir mein Wort gebe. Mein ganzes Leben bin ich von Klugscheißern wie dir herumkommandiert worden. Ihr glaubt wohl, ihr könnt die Welt regieren, was? Bitte, denn... Misch dich nicht ein, Ellie, das geht nur Griffin und mich an. Sie werden ihren Hass nicht an mir und meiner Familie auslassen, Griffin. Ich weiß nicht, wo sie aufgewachsen sind. Vielleicht bin ich in einer Umgebung groß geworden, die nicht viel besser war als ihre. Aber ich habe für jeden Cent schwer arbeiten müssen. Dämlich genug. Ich bin stolz darauf. Und stolz auf dieses Haus. Auf die Möbel, an denen sie ihre dreckigen Finger abgewischt haben. Auf den Teppich, in den sie Löcher gebrannt haben und auf den sie gespuckt haben. Nur so weiter, Mister. Vielleicht bin ich so, weil mein Vater und meine Mutter sich liebten. Und ihr seid, was ihr seid, weil eure Eltern sich nicht liebten. Griffin, ich werde jetzt hier nichts mehr dulden. Wir haben genug gebüßt. Du haust jetzt ab ins Büro, verstanden? Mit deiner Tochter. Und Rotkopf wird einen Teil des Geldes einem Freund von mir bringen. Und wenn ich nicht mehr mitmache, Griffin? Wenn hier im Hause bisher noch niemand was geschehen ist, dann bedeutet das noch lange nicht, dass nicht doch noch was geschehen kann. Siehst du jetzt klar? Wenn uns einer anrührt, dann schrei ich so laut, dass sie schießen müssen. Ellie. Komm denn, hier ist dein Mantel. Wiedersehen, Liebe. Mensch, was für eine rührende Familienszene mit Abschiedskuss von der Ollen. Was ist denn daran so komisch? Ich weiß wirklich nicht, warum du so blödsinnig lachst. Ich lache, wenn's mir passt, verstanden? Ich habe nicht nach deiner Ansicht gefragt. Man hat mich nie nach meiner Ansicht gefragt. Wir haben Sie noch einmal hergebeten, Mr. Wright, weil wir Sie etwas fragen müssen. Ja, bitte? Sie wissen ebenso gut wie wir, dass es keine Constance Arden in der Moon Street gibt. Also, warum wollten Sie uns täuschen? Ich denke, das ist meine Privatangelegenheit, Leutnant. Ich kann nachts spazieren gehen, mit wem ich will. Schön, ich habe Namen und Adresse falsch angegeben. Ist das ein Verbrechen? Naja. Ich will eben nicht, dass die Dame von Ihnen behelligt wird. Das klingt ja ganz schön, Mr. Wright, aber es stimmt nicht. Warum decken Sie diese Gangster? Ich? Wieso denn? Mr. Wright, Sie wissen, hinter wem wir her sind. Offen gestanden, wir sind immer noch hilflos. Ich kann es Ihnen nicht beweisen, aber ich glaube, Sie könnten uns helfen. Leutnant, wenn ich wirklich einen Anhaltspunkt für Sie hätte... Ja? Nur angenommen. Ach so. Was würde dann geschehen, Leutnant? Die drei Ausbrecher sind bewaffnet. Meine Auskunft würde also das Todesurteil für die Menschen bedeuten, die in der Hand der Verbrecher sind. Denn wenn die Polizei gegen das richtige Haus vorgeht, dann ist das für die Bewohner ein Todesurteil. Ich kann Ihnen leider nicht versprechen, dass Blutvergießen zu vermeiden ist. Aber trotzdem müssen Sie uns sagen, was Sie wissen. Ich weiß nichts. Na gut, ich gebe es vorerst auf. Wenn Sie wollen, können Sie hier bleiben. Vielleicht überlegen Sie sich's noch. Besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Das sagt sich leicht, wenn man nicht drin steckt. Also, Sie wollen hier bleiben. Ja. Danke. Na. Naja, Sie können sich ja noch überlegen. Ja, da haben Sie Ihrem Jungen klargemacht, dass er krank ist und heute nicht in die Schule muss. Ich habe ihn ins Bett gesteckt, wie Sie ja wollten. Na, dann werden er und ich ja geradezu Freunde werden. Das glaube ich nicht, Mr. Griffin. Hä? Kinder unterscheiden sehr genau zwischen Recht und Unrecht. Heben Sie sich Ihren Quatsch für die Stunde der Hausfrau auf. Wer ist das? Ach, das ist sicher Mr. Patterson. Der holt jeden Mittwoch den Müll ab. Ach, Mr. Patterson, den hatte ich ganz vergessen. Nee. Los, machen Sie auf. Aber vergessen Sie nicht, wir hören hier jedes Wort. Ja, ich weiß. Ich komme ja schon. Ich mache ja schon auf. Tag, Mrs. Hilliard. Tag, Mr. Patterson. Da bin ich wieder, wie jede Woche. Sie sehen aber schlechter aus, Mrs. Hilliard. Ja. Einen Augenblick, Mr. Patterson. Ich hole nur den Scheck. Geben Sie ihm immer einen Scheck? Natürlich. Denn will ich zu viel Bargeld im Haus haben. Haben Sie mit mir gesprochen, Mrs. Hilliard? Nein, Mr. Patterson. Mir gefällt das gar nicht. Ich komme schon, Mr. Patterson. Ich komme ja schon. Was ist denn los, Mrs. Hilliard? Sie sehen wirklich schlecht aus. Ja, ja. Ich bemerke nämlich immer alles, Mrs. Hilliard. Ja. Wusste gar nicht, dass Sie sich einen neuen Wagen gekauft haben. Bitte? Der da in Ihrer Garage. Ach ja, ja. Auf Wiedersehen, Mr. Patterson. Ja, mir entgeht nie was. Robisch, was ist los? Der schnüffelt vor der Garage herum. Nein, der schafft bloß den Müll weg. Jetzt zieht er zum Garagenfenster rein. Griffin, der schreibt unsere Nummer auf. Bestimmt nicht. Glenn, wir müssen ihn fertig machen. Her mit der Kanone. Glenn, wir können uns keinen Mord aufhalten. Los, gib schon her, Glenn. Der Kerl hat unsere Nummer. Her mit der Kanone. Den kriege ich schon. Da, Robisch. Aber wenn dir was passiert, komm nicht hierher zurück. Ich mach ihn fertig. Der wird ihn doch nicht umbringen. Sie möchten wohl, dass der Alte da die Polizei herholt, was? Stellen Sie sich mal vor, was dann passiert. Denken Sie daran, was dann hier los sein wird. Ach, wir hätten ihn doch hier reinbringen können. Natürlich. Und den hätte nachher keiner vermisst, was? Denk doch mal nach, Henk. Ja, aber das ist doch Mord. Was ist denn mit dir los? Bist wohl schwach auf der Brust. Der arme, alte Mann. Hören Sie auf zu heulen. Thank you. Hallo? Personalabteilung, Hilliard. Ich bin's, Vater. Ja, Kind. Vater Chuck ist vorhin von einem Polizisten geholt worden. Hat den ganzen Morgen nicht mit mir gesprochen. Von einem Polizisten? Ach, das wird andere Gründe haben. Ich habe Angst, Vater. Du musst jetzt ganz ruhig sein, Cindy. Das Geld ist mit der ersten Post noch nicht gekommen. Aber mit der zweiten in einer Stunde. Und wenn zu Hause etwas passiert? Das wird nicht geschehen, Cindy. Glaub mir, es wird nicht geschehen. Du musst mir glauben. Ja. Wenn das Geld da ist, rufe ich dich an. Du holst es dann hier und bringst es diesem Flick. Es ist der einzige Weg, Cindy. Aber das können wir doch nicht tun. Sie haben uns in der Hand, Kind. Es gibt nur diesen Weg. Wir können nichts tun. Aber denk jetzt nicht daran. Denk an gar nichts. Bald ist ja alles vorbei. Ja. Mein Gott, Kind. Ich rufe dich wieder an. Ja, Vater. Ja, Vater. Na, also, Mr. Wright, haben Sie sich's überlegt? Leutnant, ich kann nichts sagen. Ich weiß nichts. Leutnant Carson. Ja. Ich habe jetzt keine Zeit. Was? Wie viel Schecks? Und alle aus dieser Ecke? Donnerwetter! Ja, halten Sie mich auf dem Laufenden. Und rufen Sie sofort wieder an. Ja. Mr. Wright? Ja, was ist? Es wird Zeit, dass Sie uns die Adresse nennen. Wenn Sie es nämlich jetzt nicht tun, dann leisten Sie Beihilfe zum Mord. Ein alter Mann ist umgelegt worden. Ein Müllfahrer namens Patterson. In seiner Tasche befand sich ein Haufen Schecks über je $2,50. Und alle Schecks waren aus der Gegend, wo Sie spazieren gefahren sind. Und was beweist das? Außerdem hatte der Alte einen Zettel in der Tasche. Auf dem stand die Nummer des Wagens, den die Kerle auf der Farm gestohlen haben. Sehen Sie, ich hatte recht. Alle Streifenwagen sind unterwegs. Aber das nützt uns doch nichts, Wright. Wir brauchen die genaue Adresse. Jetzt gleich. Sie haben jemand umgelegt. Einfach so. Nur wegen der Nummer. Gemeiner Mord. Leutnant, verstehen Sie doch. Ich kann nichts sagen. Jetzt erst recht nicht. Griffin, sind Sie verrückt? In wenigen Minuten kommt die zweite Post und Sie hetzen mich aus dem Büro hierher. Das Geld kann 10 Minuten warten. Was ich dir zu sagen hatte, Hilliard, das ging nicht am Telefon. Also pass auf, hier stinkt's. Robbisch hat den Müllfahrer umgelegt. Und wir alle sind der Beihilfe schuldig. Ich weiß, wir alle. Interessant, Papi, was? Er hat recht, Glenn, wir sind mitschuldig. Ja, stimmt haargenau. Jedenfalls gibt's jetzt kein Auskneifen mehr. Gib mir deinen Revolver, Hank. Lass dir den Revolver von Robbisch zurückgeben. Meinen gebe ich nicht mehr her. Ach so. Na, Papi, was sagst du jetzt? Jetzt haben die beiden einen Revolver und ich nicht. Aber den Verstand, den habe ich. Und ohne mich sind sie geliefert. Also pass auf. Bisher war alles klar. Und jetzt stinkt's. Denn Robbisch hat leider vergessen, den alten Kerl zu durchsuchen. Also ich hab dir doch schon gesagt, da kam gerade ein Wagen. Ach was, du hast ganz einfach Schiss gehabt. Das ist alles. Also, wenn jetzt die kleinste Kleinigkeit nicht spurt, dein Buick ist groß genug. Da laden wir die Mami rein und den Jungen dazu, wenn wir abbrausen. Das wollte ich dir sagen. So, und jetzt geh zurück in dein Büro. Griffin, wenn Sie das tun... Du kennst mich wohl immer noch nicht richtig. Also, hau jetzt ab. Und bring nachher mit dem Geld was zu saufen mit. Kein Alkohol. Wer spricht hier? Wer hat hier was zu sagen? Hank hat auch einen Revolver, Robbisch. Was sagen Sie dazu, Hank? Keinen Alkohol. Na schön. Auch gut. Ja, ja, alles habe ich für euch getan. Die Wache niedergeschlagen, den Ollen hier erledigt. Und ihr nehmt mich hoch. Oh, ihr seid mir schöne Brüder. Aber seht euch vor, kann auch mal anders kommen. Robbisch hat auch seinen Kopf. Ich bin froh, dass ich Sie gestern nicht erschossen habe, Hank. Ach, was? Was ist hier überhaupt los? Griffin, Ich weiß, warum Sie hergekommen sind. Um einen Menschen töten zu lassen, der Ihnen irgendetwas getan hat. Ich habe das vorher nicht begriffen. Aber jetzt begreife ich es, weil ich Ihnen jetzt mehr ähnlich bin, als Sie ahnen. Wenn in diesem Hause irgendjemand irgendetwas geschieht, werde ich Sie umbringen. Ob die Polizei Sie vorher erwischt oder nicht. Ich werde Sie suchen und ich werde Sie finden. So. Und jetzt gehe ich und tue das, was Sie von mir verlangt haben. Dan! Dan, wo steckst du? Der ist weg, Mrs. Bleiben Sie in Ihrem Zimmer. Papi hat ein bisschen verrückt hier gespielt, aber es war ja bloß alles Theater. Glaubst du, das war alles Theater? Was hast du denn jetzt wieder zu melden? Eine ganze Menge, Glenn. Oh, nee. Du hast die Hilliards jetzt so verrückt gemacht, dass jeden Moment was passieren kann. Ich könnte es Mr. Hilliard nicht verdenken. Mr. Hilliard. Der Olle ist wohl für dich eine Respektsperson, was? Bist wohl schon der Sohn im Hause hier, wie? Tröste dich, Glenn. Ich gehöre da nicht mehr dazu. Das ist versaut für uns, ein für allemal. Willst du gleich anfangen zu heulen? Nein. Aber jedenfalls will ich nicht auf den elektrischen Stuhl. Bloß weil Robisch den Schießkoller hat. Du Schwein! Zieh dich bloß vor. Was Maul, Robisch, ja? Hank, sei doch vernünftig. Der ganze Familiendreck hier hat dir das Gehirn verkleistert. Hab nur ein bisschen Geduld, wir hauen bald ab. Ich will hier raus, ich muss hier raus. Ich muss hier warten, bis Flick sein Geld bekommen hat, um Web zu erledigen. Ist dir das klar? Ich warte nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich gehe jetzt gleich, ob dir das passt oder nicht. Na schön, sie werden dich innerhalb einer halben Stunde in Eisen legen. Ist dir das klar? Das ist mir egal. Feigling, du kneif nur ruhig aus. Okay, ich bin feige. Ich habe Angst. Aber ich will nicht auf den elektrischen Stuhl. Soll ich Miss Cindy von dir grüßen, ne? Miss Cindy? Ja, das kannst du wirklich tun. Hank, jetzt will ich dir mal was sagen. Halt! Keine Bewegung. Ich gehe allein. Robisch, halt ihn auf. Lass mich in Ruhe. Ich hab das gern, wenn ich die einzige Kanone im Hause habe. Hank, hör doch zu! Hank! Hank! Hank! Hallo? Ja? Cindy, bist du allein? Ja, Vater. Chuck ist immer noch nicht gekommen. Cindy, hör zu. Das Geld ist da. Ich war eben noch einmal zu Hause. Cindy, wenn wir jetzt auch nur das Geringste nicht so machen, wie die wollen, dann... Ich weiß. Verlass dich auf mich. Du darfst nicht glauben, dass ich nicht mehr kämpfen will, Cindy. Aber Griffin hatte eben hier angerufen. Ich habe ihm nicht gesagt, dass das Geld schon da ist. Du, der Kerl war noch gemeiner als sonst. Also komm schnell her. Ich beeile mich, Vater. Die nächste Post kommt erst in 2 Stunden, sagt Hilliard. Ich verstehe Helen nicht. Sie hat doch am Telefon gesagt... Halt's Maul! Sag mal, du bist wohl nicht mehr ganz richtig. Ich hab deine Helen satt. Ich hab alles satt. Und ich will dir mal was flüstern, Glenn Griffin. Du wirst von den 4000 Piepen nicht 2000 verpulvern, bloß um den Polizisten kalt machen zu lassen. Du wirst die 4000 brav mit dem lieben Robisch teilen. Griffin, hörst du? Ich rede mit dir. Brüderchen ist nicht mehr da und seine Kanone auch nicht mehr. Brüderchen ist fort. Vielleicht ins Kitzchen zurückgebracht. Ja, zurückgebracht oder kalt gemacht. Ja, zurückgebracht oder kalt gemacht. Ich bin ein Dichter. Zurückgebracht oder kalt gemacht. Thank you. Sie haben einen geschnappt. Geschnappt? Wen? Den jüngeren Griffin. Weiß der Himmel, warum der allein abgehauen ist. Hat sich ein Auto geklaut und als die Verkehrspolizei hinter ihm her war, hat er die Nerven verloren und losgeballert. Rein mit dem Kerl! Los, rein! Sieh mal an. Henk Griffin. Und sowas decken Sie reit. Solche Killer, die einen alten Mann umlegen. Ich war nicht dafür. Ach nee, Henk. Na, jetzt pack mal aus. Wo sitzt ihr? Los! Du kannst deinen Bruder Glenn jetzt nicht mehr schützen. Ich verstehe nicht. Ich. Ach, du verstehst nicht. So, verstehst du vielleicht jetzt? Ja, jetzt? Ha? So. Hat doch keinen Zweck mehr, Henk. Hä? Deine Kollegen sind geliefert. Also sag uns die Adresse, Kerl. Los! Oder wirst du vielleicht die Leute im Haus schützen? Von mir kriegen sie nichts raus. Leutnant, ich glaube, er will wirklich die Leute schützen. Ja, da haben Sie einen feinen Genossen. Na, wird's bald. Moment, Leutnant. Unterbrechen Sie nur, wenn's wichtig ist. Ist wichtig. Der Revolver von dem Jungen ist registriert. Auf den Namen Hilliard. Daniel Hilliard. Deckt sich mit dem Scheck von Patterson. Bitte, steht hier auf der Liste. Hilliard, Personalchef im Warenhaus Gebrüder Braun. Mit Frau, Tochter und Sohn. Adresse? Kessler Boulevard 11. Jetzt aber los! Webb, bringen Sie den Kerl raus. Keiner darf ihn sehen. Okay. Und wir? Wir räumen jetzt auf. Um Gottes Willen, Leutnant. Aber endgültig. Bald werden Sie uns los sein, Mrs. Hilliard. Keine Sorge. Mr. Griffin, Sie haben meinem Mann versprochen, dass mein Sohn und ich oben bleiben können. Sicherheit ist alles, Lady. Da helfen Versprechen nichts. Und der Papi, der kommt ja wohl bald nach Hause, also. Ja, bei dir klappt immer alles großartig, was? Und Henk ist inzwischen im Leichenschauhaus. Ach was, Henk ist unterwegs, um sich mit Helen zu treffen, das weiß ich. Och Mensch, ist wohl verrückt geworden, was? Ich warte hier nur noch so lange, bis das Geld kommt. Gut organisiert, Webb. Ist eine tolle Idee mit dem Dachboden hier im Nachbarhaus. Funksprechverbindung nach unten zu Sergeant Miller. 70 Mann um das Haus verteilt, 10 Streifenwagen in den Nebenstraßen und von hier ein prima Blick auf Hilliards Haus. Sind ja auch kaum 20 Meter. Ja, jetzt geht's endlich los. Ach, die Funksprechanlage. Ah, Miller meldet sich. Ja, was gibt's denn, Miller? Alles in Ordnung, Leutnant. Ah. Auf Befehl wird gestürmt. Okay. Wenn Hilliard kommt, bringen Sie ihn sofort zu uns rauf. Klar, Leutnant. Eben kam Nachricht, dass man Hilliards Tochter geschnappt hat. Sie hat sich mit Flick getroffen. Gut. Ende. Leutnant, da drüben steigt doch jemand durchs Kellerfenster ins Haus. Wo? Das ist doch unser Rechtsanwalt, Mr. Wright. Ja, mit einem Revolver in der Hand. Tja, da sehen Sie, was passieren kann, wenn jemand der Polizei dazwischen pfuscht. Jetzt ist eine Schusswaffe mehr im Haus. Hallo, Leutnant. Ja, was gibt's? Mr. Hilliard kommt jetzt zu Ihnen rauf. Okay. Gehen Sie zart mit ihm um. Viel ist sicher nicht mehr mit ihm los. So, meinen Sie? Morgen. Morgen, Mr. Hilliard. Ich bin Sheriff Webb und das ist Leutnant Carson von der Staatspolizei. Sheriff, ich habe Ihnen einen Brief geschrieben. Darin steht, dass meine Tochter einem Kerl namens Flick Geld bringt. Ihre Tochter wurde überwacht, sie ist in Sicherheit. Und den Kerl haben wir auch. Ja, woher wussten Sie? Was habe ich denn falsch gemacht? dass sie doch dahinter gekommen sind. Wir haben den jungen Griffin gefasst. Hilliard, Sie dürfen nicht mehr in Ihr Haus gehen. Ich muss ins Haus. Ich habe von Griffins Geld noch 2000 Dollar bei mir. Wenn ich die nicht abliefere, haben die beiden da drin meine Frau und meinen Sohn in der Hand. Tut mir leid, Hilliard, aber was weiter zu geschehen hat, müssen Sie schon uns überlassen. Begreifen Sie doch, es nützt nichts, wenn Sie mit dem Gewehr da an der Fensterluke lauern und warten. Bis dahin sind Ellie und Ralphie. Ja, da haben Sie recht. Geben Sie mir die Chance, dass ich im Haus mit Griffin und Robbisch fertig werde. Okay, Hilliard. Nehmen Sie meinen Revolver. Nein, danke, Sheriff. Sind Sie verrückt, Webb? Damit die da drin noch eine Waffe bekommen? Oder doch. Geben Sie mir den Revolver. Aber entladen Sie ihn vorher. Hilliard, sind Sie wahnsinnig? Kann schon sein. Nur ein Verrückter käme mit leerem Revolver. Nicht wahr, Leutnant? Und Griffin hält mich nicht für verrückt. Eine Chance. Mr. Hilliard, alles Gute. Lassen Sie das. Noch etwas. Mr. Wright ist in Ihr Haus eingedrungen. Ist der denn wahnsinnig? Hilliard, ich lasse Sie jetzt zu einem Taxi bringen, mit dem Sie drüben vorfahren. Aber in 10 Minuten muss alles vorbei sein. Sonst greifen wir an. Es wird vorbei sein, Leutnant. So oder so. Irgendwie. Da sind Sie, Griffin. Nee. Es ist nur Hilliard. Mein Start uns verpfiffen, die Kleine ist nicht dabei. Egal, in 10 Minuten sind wir sowieso hier raus und auf dem Wege zu Helen. Wo hast du Rotkopf gelassen, Hilliard? Cindy hat das Geld abgeliefert. Aber sie ist nicht ins Büro zurückgekommen. Tut mir leid. Verdammt! Und Flick hat auch nicht angerufen. Schnauze, Robisch. Alles unwichtig jetzt. Wo hast du das übrige Geld, Papi? Hier sind 2000. Die Hälfte. So. Und jetzt verschwindet. Du bist immer noch reichlich arrogant. Jetzt werden wir uns erstmal die Reisebegleitung aussuchen. Bleib oben, Ellie. Komm nicht runter. Raus jetzt, Griffin. Raus aus meinem Haus. Möchte bloß wissen, warum du so angibst. Los, komm her, Papi. Hast du vielleicht ein Schießeisen mitgebracht? Hinter weg! Ach nee. Jetzt werde ich dich erstmal durchsuchen. Was ist denn das hier? Gib das Geld her, Griffin. Du weißt ja, wer unsere einzige Kanone hat. Los! Weiß ich das? Sieh mal her, Robisch, was Papi hier mitgebracht hat. Eine bildschöne Waffe, was? Papi hat wohl gedacht, jetzt sieht niemand mehr nach. Na, Robisch, wolltest du was? Dieser Idiot. Lass das! Griffin, hören Sie zu. Nehmen Sie mich mit, wenn schon jemand mit muss. Mich! Und sonst niemand. Schnauze, ich habe es jetzt satt, dass mir alle sagen, was ich tun soll. Ich weiß, wo Flick zu finden ist. Und ich weiß, wen er töten soll. Ich bin der einzige Zeuge. Tun Sie, was ich Ihnen rate. Du bist immer klüger als alle anderen, was? Hast wohl vergessen, was dein Revolver hier wert ist? Ach, nichts ist sie mehr wert, wenn es draußen schon von Polizisten wimmelt. Polizisten gibt's keine. Aber vielleicht sind doch mehr Leute im Haus, als ihr vermutet. Im Haus? Quatsch. Ich schlag mir jetzt die Alte von oben. Hände hoch, Mann! Hände hoch, sag ich! Ihr seid so schlau. Aber ans Kellerfenster hat keiner von euch gedacht. Dir geb ich's mit deiner Kanone! Robisch! Robisch! Marin, fertig, ihr habt mich getroffen. Ach, halt die Klappe, Griffin! Sorg für dich selber, mir reicht's jetzt! Ein Polizist ist schon im Haus! Ach, weg da, Hilliard! Ich räum jetzt auf! Hört ihr mich, Polente da draußen? Einen von euch da drin habe ich schon fertig gemacht! Jetzt kommt Hilliard dran! Und die Alte und der Junge! Wirklich, Rubbish? Du fliegst jetzt raus! Da! Der ist raus. Aufpassen, Webb. Eben ist einer aus dem Haus gekommen. Muss Rubbish sein. Den hat einer rausgestoßen. Nicht schießen, Leutnant. Den kriegen wir so. Hallo, Miller. Hören Sie? Ja. Verfolgen Sie Rubbish. Nehmen Sie ihn hoch. Aber ein paar Straßen von hier entfernt. Okay, Sheriff. Er nimmt den Wagen, der draußen steht. Okay, Sheriff. Also, Webb, wir müssen jetzt das Haus nehmen. Haben Sie die Schüsse da drin nicht gehört? Warten Sie noch, Leutnant. Nur Hilliard kann Rubbish rausgestoßen haben. Also ist Hilliard noch bei Kräften. So, Papi. Dachtest wohl schon, der Schuss hätte mir viel gemacht, was? Ja, denkste. Hat mich bloß gekitzelt. Also los jetzt. Los, raus hier. Raus. Schnell rauf. Rauf die Treppe hier. Los, schnell. Da rein. Da drüben rein, das Zimmer deiner Frau. So. Und jetzt pass auf, was ich dir sage. Ellie, geh zu Chuck hinunter. Er ist schwer verletzt. Dandy, dieser Mann wird auf Ralphie schießen. Ich gebe dir mein Wort, dass er nicht schießen wird. Und ob ich schießen werde, Papi? Ich gebe dir mein Wort, Ellie. Geh zu Chuck. Ja, Dandy. Ich gehe. Wir verschwenden nur unsere Zeit, Hilliard. Ralphie, hör mir zu. Du gehst jetzt nach unten ins Wohnzimmer und verriegelst die Tür. Vater! Dieser Mann kann nicht schießen. Schluss jetzt mit dem Gesabber! Sein Revolver ist nicht geladen, Ralphie. Verstehst du? Nur ich habe jetzt einen Revolver, mit dem man schießen kann. Den Revolver von Chuck. Geh, Ralphie. Ja, Vater. Der Junge bleibt hier. Los, Ralphie, lauf. Was ist denn das? Er ist ja nicht geladen, du verdammter Hund! Hallo! Griffin, ich hatte sie nie gesehen. Sie kamen hier in mein Haus, haben es beschmutzt und zu einer Räuberhöhle gemacht. Sie haben geredet, geredet und geredet. Warum sagen Sie jetzt nichts? Griffin, so sagen Sie doch etwas. Sie können mich doch nicht töten. Doch, ich kann, Glenn Griffin, Schwein Griffin. Nein, bitte nicht. Gehen Sie, ich bin nicht einer von euch. Gehen Sie die Treppe runter. Los, gehen Sie. Nein, bitte lassen Sie mich hier bleiben. Keine Sekunde länger, Griffin. Geben Sie auf, das Haus ist von Polizei umstellt. Los, runter. Gehen Sie schon, ehe ich mich doch noch vergesse. Nein, bitte. Los, bitte. Runter. Da ist die Tür. Heben Sie die Hände hoch, wenn Sie rausgehen. Achtung, die Haustür geht auf. Das ist Griffin. Aus. Wir haben gewonnen. Er hatte die Hände über dem Kopf. Das habe ich nicht gesehen. Der ist erledigt. Hallo, Leutnant. Ja? Rubbish ist verhaftet. Hat den Wagen gegen einen Baum gefahren. Danke, Miller. Wir haben es wirklich geschafft. Wir? Die Hilliards haben es geschafft. Wenn ich mir das so überlege. Die Welt ist voll von Hilliards. Thank you. Vom Bayerischen Rundfunk hörten Sie Die Welt ist voll von Hilliards. Ein Hörspiel von Simon Glas nach Motiven des Romans An einem Tag wie jeder andere von Joseph Hayes. Die Personen und ihre Darsteller waren Dan Hilliard, Ernst Schlott, Ellie Hilliard, Doris Kiso, Cindy Hilliard, Ina Peters, Ralph Hilliard, Peter Michael Brick, Glenn Griffin, René Deltken, Hank Griffin, Matthias Deltken, Robisch, Fritz Strassner, Chuck Wright, August Riel, Webb, Sheriff, Thomas Reiner, Carson, Leutnant der Bundespolizei, Hans-Hermann Schaufuß, Pat, Müllfahrer, Fritz Rasp, Miller, Polizist, Fred Kallmann. Musik, Tibor Inzedi. Regie, Walter Ohm. Am kommenden Samstag steht das Hörspiel Der Gesang der Schildkröten von Javier Tomeo auf unserem Programm. Und zwar wieder um 15.05 Uhr und wieder hier auf Bayern 2. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter bayern2.de und den Hörspielpool mit zahlreichen BR-Stücken gibt es unter der Adresse hörspielpool.de. Diese Sendung gibt es auch für Ihr Smartphone in der ARD Audiothek. Auch im Urlaub jederzeit das Beste hören. Bayern 2 Playlist. What are you looking at? What do you see? Is it the truth or a strange fantasy? Whenever you're watching changing the scene, time is a place, this place is a song. Mothers are distant, fathers are gone. He too may be watching, but he's not letting on. Can't dry your eyes, say it's all right, even though he might, and she can't kiss your cheek as the day. Sound of things that you lose that you never have found. Are you finding the way or turning around? Dancer with destiny, tempter of fate. The life that you lived is only a taste. Sometimes the sweetest is the time that you wait. Never. questions, maybes or mights. Darkness descends, run out of light. But when you go blind, you get second sight. The deeper you dive, the greater the high. Be the last time, but we're gonna have a big time. gonna have him big time. The weight of your mind holds to capture. And closing your eyes holds the key. Thank you. get ahead of myself, feeling things I've never felt. It's kind of hard for me to explain her personality in everything. Brings me to my knees, oh. She shines me up like gold on my arm. I wanna take it slow, but it's so hard. I'd love to see her face in daylight. It's more than just our bodies at night. But she's really tempting me, oh. Do you think I'm being foolish if I don't rush in? I'm scared to death that she might be it, that the love is real, that the shoe might fit. She might just be my everything, but beyond, beyond space and time in the afterlife. Will she have my kids? Will she be my wife? She might just be my everything and beyond. I wanna bring her round to meet ya. Thinking like a candelina. I know that grandma would have loved her like she was her own. She makes me feel at home, oh. Do you think I'm being foolish if I don't rush in? I'm scared to death that she might be, that the love is real, that the shoe might fit. She might just be my everything, and beyond, beyond space and time in the afterlife. Will she have my kids? Will she be my wife? She might just be my everything, and beyond. I give up, I'm in love, trying. I'll take. That the shoe might fit. She might just be my everything, and beyond, beyond space and time in the afterlife. Will she have my kids? Will she be my wife? She might just be my everything, and beyond. But you know it's not satisfied. 2 präsentiert Gankino Zirkus aus Diedenhofen. 4 Mittelfranken erobern die Welt. Für die, die es nicht wissen, Gankino Zirkus gibt es jetzt in der 5. Generation mittlerweile, worauf wir sehr stolz sind. Was euch angeht, kann ich sagen, dass ihr übermäßiges Glück habt, dass ihr heute da seid, denn wir spielen schon einiges besser als unsere Eltern. Alle wissen es besser und bei mir wissen es nicht. Darum so mir euch was, ob es klappt oder nicht. Die Letzten ihrer Art. Gankino Zirkus aus Diedenhofen auf großer Bayern-Tournee. Alle Termine unter bayern2.de.